auf den Augenblick, wenn alles dunkel weicht zurück. Denn Jesus kommt und holt uns zur Herrlichkeit. Wenn er uns ein zusammenbringt, ein jeder seinen Lobpreis singt. Wenn Jesus kommt und holt uns zur Herrlichkeit. An jedem Tag wird mein Herz fröhlich sein. An jedem Tag bin bei Jesus ich daheim. Zweifellos ertönt schon bald sein Ruf und der Posaunenschall. Wenn Jesus kommt und holt uns zur Herrlichkeit. Ewig werden bei ihm sein alle, die von Sünden rein. Wenn Jesus kommt und holt uns zur Herrlichkeit. An jenem Tag wird mein Herz fröhlich sein. An jenem Tag bin bei Jesus ich daheim. Wenn Jesus kommt.